kleines Fräulein, darf ich Sie begleiten? Hallo, hallo, hallo. Ich weiß, kleines Fräulein, für Sie Neuigkeiten. Hallo, hallo, hallo. Zum Beispiel, dass abends der Mond scheint und morgens, da geht er zur Ruh. Ach, Fräulein, hören Sie mir doch zu. Bitte, hören Sie doch zu. Hallo, kleines Fräulein, darf ich Sie begleiten? Hallo, hallo, hallo. Ich folg Ihnen, Fräulein, wohin Sie auch reiten. Hallo. Sie werden für heute doch noch frei sein und ich möchte so gern mit dabei sein. Hallo, kleines Fräulein, darf ich Sie begleiten? Hallo.